Komm, lege dich nieder und schlafe ein, bevor der Morgen erwacht und die Sonne scheint. Und ich singe dir ein Schlaflied. A Lullaby. Sing you a lullaby. Alarbei. Dankeschön.